Deutschlandfunk, Studiozeit. Stefan Weigel hat ein neues Stück für den WDR geschrieben. Vor einiger Zeit sendeten wir sein Hörspiel. Moment, das wird Sie interessieren. Das mit dem ARD-Hörspielpreis und dem Online Award 2009 ausgezeichnet wurde. Schon mit seinem ersten Stück, Stripped, konnte Weigel auf Anhieb den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2005 erringen. Damals ließ er allein aus Kontoauszügen, die das ganze Stück ausmachen, die Existenzkrise eines freiberuflichen Werbeprofis plastisch werden. Und wieder findet Weigel einen genialen Grundeinfall, um etwas über den Zustand unserer Gesellschaft zu erzählen. Und wieder sind es die Sprachmuster und deren spielerischer Umgang, die drastisch und komisch ein zerrüttetes Wertesystem aufs Korn nehmen. Hören Sie nun, wie ein kapitalistischer Erfolgstrainer und ein unermüdlicher Sozialarbeiter im verbalen Wettstreit versuchen, dem Penner Peter wieder auf die Beine zu verhelfen. Regie führt, wie in allen Weigel-Stücken, Thomas Wolferts. Das Hörspiel beginnt mit einer Aufzählung. Die Aufzählung beinhaltet Dinge, die im weiteren Text dann genauso oder anders oder gar nicht vorkommen. Das darf sich auf keinen Fall so anhören, als ob sich da gerade einer was überlegt, als ob das, was da gesagt wird, dem Sprecher gerade einfällt. Also keine schweren Atmer oder nachdenkliche, grüblerische Pausen. Die Aufzählung sollte rhythmisiert, musikalisiert vorgetragen werden. Als Rap meinetwegen, apropos Rap. Dabei könnte die Aufzählung auch durch Autotune langsam stärker werdend manipuliert werden. Und noch was? In diesem Hörspiel darf nicht herumgeschrien werden. Es müssen Läuse vorkommen, es müssen Kakerlaken vorkommen, es müssen schlechte Zähne vorkommen, es müssen Eisbären vorkommen, Haustierkämpfe müssen vorkommen, Fußgängerzonen müssen vorkommen, Parkbänke müssen vorkommen, Tiefgaragen müssen vorkommen, Pfandflaschen müssen vorkommen, zottelige graue Bärte müssen vorkommen, Seife muss vorkommen. Obdachlosenarmeen, durchgedrehte GSG-9, Elitepolizisten, blutig rotgeschwollene Nasen, Zivilcourage, Suppenküchen, demütige Blicke müssen vorkommen. Altehrwürdige Traditionsbettler müssen vorkommen. Sie müssen mit einem Hut in einem Hauseingang sitzen und auf Kleingeld warten. Sie müssen Peter heißen. Sie müssen ihre Frauen und ihre Arbeitsplätze verloren haben. Sie müssen unnahbar und lethargisch geworden sein. Sie müssen verdrängt werden vom prekarisierten Existenzgründer, der seine Bedürftigkeit als neofeudale Dienstleistung der Volksgemeinschaft anbietet. Sie müssen kurz davor sein, sich zu Tode zu saufen. Kultiviert auftretende Obdachlose müssen vorkommen. Sie müssen uns einen Einblick in die Szene verschaffen. Flotte Sprüche, Witze, habitualisierte Munterkeit, Lamoyanz, Aggressivität, Drogenabstinenz, Bildungspakete müssen vorkommen. Sozialarbeiterinnen müssen vorkommen. Sie müssen uns unsere Vorurteile um die Ohren hauen. Veränderungsagenten müssen vorkommen. Sie müssen empathisch sein. Sie müssen sich in der sozial engagierten Bloggerszene betätigen und nach sinnvollen Möglichkeiten suchen, über soziale Online-Netzwerke gesellschaftlich aktiv zu werden. Sie müssen unterwegs Marketing-, Betriebswirtschafts- oder Werbekompetenzen erworben haben. Sie müssen Andi heißen. Sie müssen es gerade noch schaffen, ihre Flipflops gegen Halbschuhe zu tauschen. Sie müssen ihre Digitalkameras spontan zücken und Videobotschaften auf YouTube veröffentlichen. Sie müssen die altehrwürdigen Traditionsbettler aus ihrer Lethargie reißen und ihnen neue Wege aufzeigen. Facebook-Freunde, Twitter-Followers müssen vorkommen. Involvement, Ausschaltimpulse, Identifikationspotenziale, Rückschläge, Spendenquittungen müssen vorkommen. Polamidon, Legasthenie, Alkoholismus, Chibo-Gutscheine, Kaugummiautomaten, Grashalmflöten, Mundharmonikas, blärrende Radios, Dönerteller müssen vorkommen. Progressive Armutsselbstverwaltung, Kontodaten, Kriegsökonomie, Storytelling, Kommunikationstechniken, PowerPoint-Präsentationen, Wertschöpfung, Ressourcen, Karriereoptionen, Fundraising, Sozialmarketing, Übergangslösungen, Social Investment, Ansprechpartner, Feedback, Businesspläne, alternative Soziotope, dialogorientierte Webtechnologien, Suchmaschinenoptimierung, Social Software Dynamiken, PayPal, Social Commerce, Social Blogger, E-Campaigning, Offline-Initiativen, Katzencontent, Digital Divide, Non-Profit-Organisation müssen vorkommen. Bewirtschaftung von Randgruppen von Stefan Weigel. Musik Gistemon. Regie Thomas Wolferts. Dicke Kinder mit rosaroten Schulranzen müssen vorkommen. Eine Geschichte muss vorkommen. Sie muss glaubwürdig sein. Sie muss auf der Höhe der Zeit sein. Sie muss im Trend liegen. Das gesellschaftliche Timing muss stimmen. Andy ist der Fundraiser, der eine Hilfsaktion für den obdachlosen Peter aufzieht. Wenn er was erzählt, ist es eine clean Studio-Atmo. Wenn er mit Peter spricht, muss sich das wie ein O-Ton von der Straße oder aus dem Café anhören. Auf dem Heimweg vom Sonntagscafé begegnet mir der obdachlose Peter. Obdachlose müssen Wohnungslose heißen. Auf dem Heimweg vom Sonntagscafé begegnet mir der wohnungslose Peter. Peter hat Geburtstag und bittet mich um Geld. Für seinen Ehrentag wünscht er sich einen Schlafplatz und mag mich deshalb gern um etwas mehr bitten. Ich möchte Peter gerne helfen. Doch da meine Hilfe allein weder ausreicht noch nachhaltig sein kann, mache ich Peter einen Gegenvorschlag. Eine gemeinsame Spendenaktion im Web 2.0. Nebenhandlungen müssen vorkommen, sie müssen Einfluss auf die Haupthandlung haben, sie müssen zu Ende geführt werden. Der Trainer erklärt, wie man pitcht. Weiter hinten läuft ihm die Sprache aus dem Ruder. Es darf aber auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden, dass es sich beim Trainer um einen Computer handelt. Nein, nein, nein. Also keine hörbaren Schnitte zwischen den Worten bitte oder Mikrofonstellungswechsel, die diesen Eindruck hervorrufen könnten. Es muss fließend und sympathisch und echt klingen. Eine neue Geschäftsidee, ein innovatives Produkt oder eine nützliche Dienstleistung muss nicht nur erfunden, sondern auch verkauft werden. Aber verkaufen ist nicht einfach, vor allem wenn es schnell gehen muss. Peter ist zunächst leicht überfordert, dann aber einverstanden. Peter, der Obdachlose, soll sich nach Schnapszahnlücken und Fusselbad anhören. Wenn er spricht, hören wir immer nur O-Ton-Atmo. Ich kann nur gewinnen, auch wenn ich das Internet noch nie benutzt habe. Wie ist das bei Ihnen? Erklären Sie doch mal jetzt ganz spontan einem imaginären Gegenüber, was Sie anbieten. Und vergessen Sie nicht, die Zeit zu stoppen, sterben Sie dafür benötigen. Noch am gleichen Tag stelle ich seine Geschichte und einen entsprechenden Hilfeaufruf in meinen Blog. Spender sind sensibel. Aber im Blog ist klar, dass dort ein Mensch von einem anderen Menschen und seinen Nöten berichtet. Und dass Kritik und Kommentare nicht nur hingenommen, sondern vielmehr ausdrücklich erwünscht werden. Im zweiten Schritt überlegen Sie aus der Perspektive des Zuhörers, ob Ihr Interesse durch die Ausführungen geweckt worden wäre. Darauf aufbauend bitte ich mein persönliches Netzwerk in sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ und Xing, sowie ganz klassisch via E-Mail, um Spenden, Ideen und mentale Unterstützung für Peter. Natürlich ist es schwieriger, ein abstraktes und erklärungsbedürftiges Produkt in kurzen Worten zusammenzufassen als zum Beispiel Damenschuhe. Aber das entbindet Sie nicht von der Pflicht, sich gegenüber potenziellen Geldgebern verständlich auszudrücken. Oder this, vielleicht sogar mit einem gewissen Unterhaltungswert zu informieren. Starke Bestimmungswörter und Aktionsverben müssen vorkommen. Ein tiefer liegendes emotionales Bedürfnis muss vorkommen. Need und want müssen vorkommen. Sie haben vielleicht eine gute Chance vertan, Ihr Gegenüber für Ihre Dienstleistung so zu interessieren, dass er nach leider kam Visitenkarte fragt. Besser ist, Sie haben für solche und andere Gelegenheiten einen Pitch abrufbar. Ja, was ist das, bitteschön, ein Pitch? Peter hat eine konkrete Idee, wie er den Weg von der Straße meistern möchte. Er will in eine Bande, um mit Gleichgesinnten Verbrechen zu verüben. Ein Pitch ist ein vorbereiteter und eingeübter Text, der es Ihnen ermöglicht, in kürzester Zeit auf den Punkt zu bringen, worin Ihre Leistung und der Nutzen für den Kunden besteht. Er muss so einfach sein, dass ihn sogar Ihre Oma versteht. Mein großer Traum ist es, einmal die Landesbank zu überfallen, aber das schaffe ich ja nicht allein. Pitching is selling a story, not telling it. Man könnte also available sagen, ein Projekt durcheinander beim Pitch ins Marketing übersetzt werden. Eine Exposition muss vorkommen. Sie muss zur eigentlichen Geschichte hinführen und den raumzeitlichen Horizont der Handlung vermitteln. Sie muss die wichtigsten Figuren sowie den grundlegenden Konflikt einführen. Sie muss reinziehen. Sie muss mit einem Plotpoint enden, welcher der Geschichte eine grundlegende Wendung bringt und zum zweiten Akt überleitet. Sie muss ein Viertel der Gesamtlänge umfassen. Das bedeutet für den Aufruf und die potenziellen Spender eine greifbare Botschaft. Allerdings weiß Peter auch, dass noch ein weiter Weg vor ihm liegt. Bezeichnend ist, dass selbst der Berater der Arbeitsagentur zugibt, dass es schlicht und einfach viel zu wenige Bandenplätze für Menschen wie Peter gibt. Ergebnis? Selbst die wenigen, die sich aufraffen, sich bei einer Bande zu bewerben, warten unter Umständen noch jahrelang, bis sie dann tatsächlich in eine Bande vermittelt werden. Oder eben auch nicht. Und Peter fällt in Behördensprache wohl bereits unter schwer vermittelbar, da er weder über die nötigen Connections noch über die nötigen Skills verfügt. Trotzdem sind wir beide froh, dass wir den ersten Schritt getan haben. Nun heißt es Daumen drücken. Lieber Peter, ich schenke dir eine Pfandflaschenautomatattrappe. Die Leute werden ihre leeren Flaschen in den Automaten stecken, dann nimmst du sie in Empfang. Lieber Peter, ich schenke dir meinen Mini-Brunnen. Den stellst du vor dich hin, da Geld reinzuwerfen, bringt Glück. Lieber Peter, ich schenke dir meine Augenklappe. Sie erzeugt bei den Passanten Mitleid. Denken Sie daran, Sie können als Menschen tatsächlich A-Verbündeten in Ihrem Leben gewinnen. Müssen nur Sie richtigen Einsatzort der richtigen Job oder das für ihn Project geeignete finden. Lieber Peter, ich schenke dir meine Seife. Sie erhöht deine Sauberkeit nach Benutzung um 20%. Lieber Peter, bei meinem Nachbarn steigt gerade eine Riesenparty. Du kannst beim Aufsammeln der leeren Flaschen helfen. Fragen Sie sich, wie sieht aus meine Strategie? Was ist es für ein Produkt, sich wer dafür interessieren könnte und wo ich des Menschen eintreffe? Liebe Leute, wo fange ich an? Was soll ich noch sagen? Um ehrlich zu sein, euer Feedback hat mir schlichtweg die Sprache verschlagen. Und nicht nur mir, nein, auch Peter. Liste der gespendeten Musikinstrumente. Der Zähler listet die gespendeten Gegenstände auf. Das sollte ganz schlicht und ohne Mätzchen rüberkommen. Konservenbüchse, Grashalmflöte, Kammmundharmonika, Flaschenflöte, Glocke, Triangel, Trommel, Akkordeon, Radio, Gitarre, Ukulele, Drehorgel, Saxophon. Wenn's losgehen kann, sagst du Bescheid? Peter? Hallo Leute, hier spricht Peter. Ich möchte euch erstmal recht herzlich danken für die erste Resonanz, die gekommen ist. Ich bin ganz überrascht, die Zahnstocher, das vergiftete Bier, die Rubbellose, ich möchte... Grashalmflöte. Ach ja. Die Grashalmflöte ist gebraucht, aber noch toll in Schuss. Soll ich jetzt mal? Ja klar. So. Super. Ich möchte euch danken und auch den Leuten danken, die vielleicht noch kommen werden. Ich hoffe, es wird so weitergehen. Vielen Dank für alles. Fragen Sie sich, wie und wo kontaktiert man neue potenzielle Partner? Was ist das Besondere an meinem Projekt? Definiert durch den USP, Unique Selling Point, Höhle und Höhle, UBP, den Unique Kaufpoint. Im ersten Schritt geht es für Peter darum, sich finanziell weiterzuentwickeln und sich später durch Weiterbildung bis zum Bandenmitglied zu managen. Neben dem Sammeln von Pfandflaschen und Spenden lässt sich unter anderem durch das Erlernen eines Musikinstruments oder das Veranstalten von Haustierkämpfen Geld verdienen, welches dann zum Beispiel in die Verbesserung von Konzentrationsfähigkeit oder in einen lukrativeren Schnorrplatz reinvestiert werden kann. Natürlich geht es um immer das letztlich Same. Wer bringe ich Höhle Inhalt und das Thema meines Konzepts kurz und auf den Punkt knapp. Für Hinweise, Anregungen und Kritik bin ich im Übrigen jederzeit dankbar und empfänglich. Per E-Mail, Kommentar auf dem Blog oder gerne auch via Facebook, Xing, Twitter und den anderen üblichen Verdächtigen. Szenen müssen vorkommen. Sie müssen Anfang, Mitte und Schluss haben. Sie müssen mit einer Pointe enden. Mittlerweile haben wir die ersten 400 Pfandflaschen gesammelt und Peter schläft nicht mehr auf der Straße. Ich habe jetzt meine eigene Pennerbox. Glückwunsch, Peter. Danke, Anni. Wie geht's dir damit? Naja, viele Freunde haben mich jetzt fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, weil ich versuche, aus der Szene auszusteigen und meinen Traum verwirklichen will. Viele sagen mir, dass ich das sowieso nicht schaffe und dass ich nie in eine Bande komme. Aber ich lasse mich nicht entmutigen, dann gehe ich eben meinen eigenen Weg und die ihren. Willst du noch jemand grüßen? Ich glaube nicht, nein. Konstante natürlich, die hinter allem ist, der Mensch. Nicht nur, dass es die Ideen zum Leben erweckt. Es bringt sich in Netzwerke ein und in Bonds, Interessengemeinschaften, in Juries und Gremien. Projekte unsere sind immer available, Spiegel unserer Person und Persönlichkeit auer. Von jedem Fort, aber auch Rückschritt, berichtet Peter ehrlich und authentisch, während ich seine Nachrichten, Rückschläge und Bedenken entsprechend authentisch per Blogbotschaft weiterzugeben versuche. Peter erntet viel Bewunderung und aufbauende Worte. Ebenfalls per Kommentar auf dem Blog und auch auf meinen Profilseiten auf Facebook und Co. Aber auch Kritik bleibt nicht aus. Peter soll arbeiten gehen, heißt es da an einer Stelle. Andere senden konkrete Verbesserungsvorschläge. Alle drei Formen der Rückmeldung sind für uns gleichermaßen wertvoll und Chance, mehr über unsere Förderer und deren Bedürfnisse zu erfahren. Pitch, der ist ein Werkzeug, das Ski durch den Gebrauch regelmäßigen scharf und noch verbessern kann. Reflexhaft, er muss sich aus- und innen heraussprudeln dabei. Variationen in der Arbeit einer Individualität sterben, jeweiligen Gegenübers Dezember anpassen. Lieber Peter, ich schenke dir meine Kakerlake. Sie ist tough und kommt ohne weiteres bis zu 3 Monate ohne Nahrung und Wasser aus. Kakerlaken sind bekanntlich jene Lebewesen, die auch einen Atomschlag mühelos wegstecken würden. Für Haustierkämpfe solltest du sie aber noch ein wenig aufpeppen. Nach 2 Tagen Laufzeit zählt die Aktion knapp 100 Spender bei einer weit größeren Anzahl an freiwilligen Helfern und Sachspenden wie Musikinstrumente, Haustiere und Waffen. Waren es zu Beginn überwiegend Spender aus meinem unmittelbaren Umfeld, so sind inzwischen Spenden aus dem ganzen Bundesgebiet eingegangen. Die Nachricht hat sich so weit verbreitet, wie es ohne das Internet kaum denkbar wäre. Inzwischen können auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Lieber Peter, ich schenke dir meinen Stacheldraht. Dein Gegner wird sich nicht nur in diesem Draht verfangen, sondern sich auch verletzen. Damit gewinnst du noch mehr Zeit zu fliehen. Wie geht's dir denn heute, Peter? Oh, danke. Mir geht's soweit ganz gut. Ich möchte mich erstmal bei den Neuspendern ganz herzlich bedanken. Hier ganz besonders bei dem einen Spender, der mir den Motor geschenkt hat. Vielen Dank. Also der ist wirklich gut angekommen. Ich habe den Motor an meinen Einkaufswagen montiert. Das verringert die Zeit, die ich zum Flaschensammeln brauche, um 70%. Ist nicht schlecht, was? Glückwunsch, Peter. Ich hoffe, dass noch viele andere Spenden kommen werden, damit ich mir vielleicht doch meinen Traum erfüllen kann. Vielen Dank. Jetzt erstmal einer rauchen, was? Lieber Peter, ich schenke dir meine Schlingfalle. Sie ist eigentlich als Falle für kleine Tiere gedacht, aber ein wenig aufgepimpt. Mit einer Flasche Bier als Köder eignet sich diese Falle auch für deine Artgenossen. Stellen Sie sich auf memorable Art und Weise. Heben Sie den Nutzen hervor, den Sie oder Lösungen zur Verfügung stellen. Sie anbieten. Stellen Sie Ihre Einzigartigkeit. Erhalten Sie gestellte Fragen. Stellen Sie sich abgesehen von der Konkurrenz. Fangen Sie an, Ihr neues Verhältnis zu errichten. Lieber Peter, ich schenke dir meinen Filzhut. Auf den ersten Blick sieht er wie ein ganz normales Accessoire auf deinem Kopf aus, aber er wurde mit einer scharfen Klinge ausgestattet und funktioniert wie ein Bumerang. Wenn du ihn wirfst, dann spaltet er deinen Gegner. Lieber Peter, ich schenke dir meine Trachtenschuhe. Damit kannst du deinen Gegner einen ordentlichen Tritt in den Hintern versetzen. Eine Konfrontation muss vorkommen. Sie muss durch den zentralen Punkt in 2 Teile gegliedert werden. Sie muss mit dem 2. Plotpoint enden. Sie muss die Hälfte der Gesamtlänge umfassen. Lieber Peter, ich schenke dir meinen Gebirgsstein. Kommt ein Steinchen geflogen, setzt sich nieder auf dein Fuß. Ja, so geht das hin und wieder, macht den Gegner zu Mus. Echte Menschen müssen vorkommen. Sie müssen über sich selbst hinauswachsen und neue Wege gehen. Liebe Leute, erstmal danke für alles. Peter fühlt sich durch das viele Feedback der Spender zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder als Mensch wahrgenommen. Dies ist nicht nur für das Fundraising eine schöne Nachricht, vielmehr wird auch der eigentliche Spendenzweck durch die direktere Verbindung von Spender und Empfänger viel schneller erreicht. Denn erst durch den vielen Zuspruch war Peter laut eigener Aussage motiviert, sein Leben wieder in den Griff kriegen zu wollen. Das Liefern Ihrer Mini-Rede an einen Anstellenmanager oder einen Recruiter kann die Tür zur neuen Beschäftigung öffnen. Und Gelegenheiten haben Überfluss, um andere zu erklären, auch in der Linie für einen Film stehen, reisend auf Bart, eine Versammlung sorgend oder am Eckcafé sitzend. Peter ist motiviert und lebendig. Jeden Tag scheint er selbst mehr an seine eigene Idee, an seine Bedeutung als Mensch zu glauben. Für sich und für andere. Er sprudelt vor Ideen und Tatendrang. Und fast jedes Mal hat er eine neue, kleine, aber gute Nachricht für mich. Ein zentraler Punkt muss vorkommen. Peter, was hast du dir denn schon kaufen können? Geht's jetzt schon besser? Mir geht's jetzt schon viel besser. Ich habe mir einen Schraubenzieher gekauft. Damit konnte ich einen Kaugummiautomaten aufbrechen. 20 Euro in 5 Minuten ist doch super, oder? Klasse. Die 20 Euro habe ich in eine echt böse Katze investiert. So ein richtiges Mistvieh. Wo ist sie denn? Na hier, in meinem Rucksack. Willst du sie sehen? Ja, klar. Na hier, guck mal. Boah, die sieht so richtig fies und gemein aus. Ja, echt toll. Und? Tja, nach 3 Tagen hatte ich bei Haustierkämpfen genug Geld verdient, um mir eine gebrauchte Selbstschussanlage zu kaufen. Klasse. Seit ich das erste Mal in den Zoo eingebrochen bin, da weiß ich, wie schmerzhaft und wie unberechenbar Selbstschussanlagen sind. Ich dachte, warum nicht mal den Spieß umdrehen? Wie hat sich das für dich ausgewirkt? Naja, die Selbstschussanlage hält die besoffenen Punks ab. Das gibt mir Sicherheit. Meine Konzentrationsfähigkeit hat sich verbessert, weil ich jetzt sehr gut schlafe. Peter fällt das Sprechen und Denken wieder leichter. Er will sich jetzt selbst um einen lukrativeren Schnorrplatz kümmern und vielleicht sogar ein neues Musikinstrument lernen. Er sagt, dass ihm die moralische Unterstützung von Spendern, die ihm übers Netz Grüße senden, sehr hilft. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man jemand im Rücken hat. Aber ich will nicht zu doll auf die Tränendrüse drücken. Ihr Pitch sollte aus Ihrem Namen und Titel, Besetzung, Feldinteresse oder gewünschter Position und etwas bestehen, das über selbst speziell ist. Talente, Erfahrung oder Annäherung. Das Ziel ist, heraus von der Masse zu stehen, ist so memorable. Weiterhin hat sich Peter inzwischen das Internet genauer angesehen. Eigentlich alles gar nicht so schwer. Da muss man hier klicken und da klicken und dann läuft alles wie von allein. Und das Schöne dabei ist, das Fünkchen Hoffnung, das Peter durch eure Online-Unterstützung erhält, trägt er weiter in seine Offline-Kreise. Die Welt ist bereits von den Software-Engineers, von den Rechtsanwälten und von den administrativen Assistenten voll. Setzen Sie eine spezielle Drehbeschleunigung auf Ihre Talente oder Besetzung. Ich weiß, dass es Grenzen gibt und bin mir auch darüber im Klaren, dass ich diese respektieren muss. Und glaub mir, ich bin der Letzte, der Peter einfach nur medial ausschlachten will. Und das weiß Peter auch. Ich sage ihm immer, Peter, du bist der Chef. Wir können alles machen und alles auch absagen. Dein Bauchgefühl und dass es dir gut geht, steht im Mittelpunkt. Deshalb versuche ich immer so damit umzugehen, dass einfach Peter immer das letzte Wort hat. Es muss von ihm kommen. Ich kann ihn nur unterstützen, wenn er selbst es will. Bislang hat sich das so bewährt und ich glaube, Peter ist damit sehr einverstanden. Lieber Peter, ich schenke dir meine Lederhose. Damit lässt sich ein Gegner hervorragend fesseln, sodass du ihn anschließend ordentlich versäumen kannst. Der Text ist im Übrigen auch nicht vorgegeben, sondern Peter sagt, komm, leg mal los, ich habe was zu sagen. Was er dann sagt, das weiß ich vorher selbst nicht. Es geht also darum, dass er merkt, dass er es selbst in der Hand hat und ich ihn zu nichts drängen werde. Und sollte er eines Tages all das hier nicht mehr wollen, dann sei es so. Ich bin dann trotzdem für ihn da. Lieber Peter, ich schenke dir meine Nagelpistole. Mit diesem Werkzeug bekommt das Wort Nageln eine ganz neue Dimension. Lieber Peter, ich schenke dir mein Messer. Meine Urahnen haben es mit einem schrecklichen Fluch belegt. Jetzt gehört es dir. Lieber Peter, ich schenke dir mein Bierfass. Damit machst du jeden Gegner platt. Bist du soweit? Pass auf! Peter hat sich das Spielen auf der Flaschenflöte selbst beigebracht. Wir wissen beide, dass dies nur eines von vielen kleinen Mosaiksteinchen im Leben von Peter ist. Und dennoch ist es ein vergleichsweise großes Steinchen. Eins, das Peter seit vielen Jahren nicht alleine bewältigen konnte. Eines, das innerhalb kürzester Zeit in greifbare Nähe gerückt ist. Klasse! Ja. Sprechen Sie Ihren Namen offenbar aus. Seien Sie upbeat. Lächeln. Möglicherweise betätigen Sie eine Karte in Ihre Palme. Oder geben Sie Fremden eine Gedächtnislehre oder andere einfache Weise, sich an Sie zu erinnern. Nun gibt's wieder ein Update von Peter. Und jede Menge Entwicklung. Zunächst bin ich überrascht, als ich Peter treffe. Denn er wirkt erstaunlich fit. Ich erkenne ihn beinahe nicht. Keine Mütze mehr, keine dicke Winterjacke, sondern frisch geschnittenes Haar und ein flotter Pulli begrüßen mich da vorm Chibo. Peter strahlt wie lange nicht mehr und hat sichtlich Farbe bekommen vom Sonnenschein und offenbar auch aus anderen Quellen Energie getankt. Worum es sich dabei handelt? Naja. Peter hat sich ein bisschen verguckt. Ja, ganz recht. Um die ohnehin schon kaum noch vorhandene Privatsphäre von Peter nicht noch weiter zu verletzen als ja notwendig, nur in aller Kürze. Die beiden haben übers Wochenende viel unternommen und Peter scheint sichtlich glücklich und vielleicht auch ein bisschen verliebt. Wir werden sehen. Ich drücke ihm jedenfalls die Daumen. Weiterhin schnort Peter abgestempelte, aber noch gültige Fahrkarten, um sie weiterzuverkaufen und hat sich so in den letzten Tagen selbst einen kleinen Zuverdienst geschaffen, was dazu führt, dass er sich dieses Mal partout nicht einladen lassen will auf einen Kaffee. Stellen Sie Ihre Besetzung in seinem Ennobling-Licht dar. Ein Diätetiker beschreibt ihre Arbeit als unterrichtende Leute, wie man benimmt vor Nahrung. Ein Rechtsanwalt erklärt Leuten, die sie bevollmächtigt, powerless. Eine Hebamme holt das Leben in diese Welt. Diese Phrasen laden weitere Anfrage ein. Moment noch. Okay. Hier wegen dieser neuen Spenden, die angekommen sind. Also die Hausziege, das vergiftete Bier, die Schlingenfalle. Dankeschön. Und ganz besonders habe ich mich aber über den Elektrozaun gefreut. Das ist ja echt eine bestialische Erfindung. Natürlich das Akkordeon. Peter hat nämlich ein Akkordeon geschenkt bekommen und übt jeden Tag. Das Akkordeon ist das Instrument der kleinen Schritte. Soll ich? Klar. Peter ist weit mehr zuzutrauen, als man auf den ersten Blick denken mag. Den Beleg dafür musste ich dann ausgerechnet beim gemeinsamen Dönerteller am eigenen Leibe erfahren. Peter und ich planten gerade, wie wir die nächsten Tage mit den gespendeten Pfandflaschen bzw. seinem Taschengeld umgehen, damit es sinnvoll aufgeteilt ist. Da erforderte die Situation die Subtraktion zweier Zahlen, nämlich der Pfandflaschen, die Peter von mir ausgehändigt bekommen sollte, von jenen, die er als Guthaben noch hat. Mir fiel auf, dass ich das schriftliche Subtrahieren komplett verlernt hatte. Peter hingegen brauchte wenige Sekunden und voilà, das Ergebnis stand dort. Peter musste nur schmunzeln und konnte sich den Kommentar nicht verkneifen. Siehst du kannst auch noch jede Menge von mir lernen, Andi. Ich freue mich über eure Unterstützung und ich kann nur wiederholen, was ich im Vorfeld schon gesagt habe. Ich freue mich, es ist wunderbar, wie ihr so mitmacht und ich hoffe, dass noch viel Resonanz dabei rauskommt. Ich werde weiter Bericht erstatten. Auch in Sachen Bande geht's voran. Peter hat sich auf zwei der von der Arbeitsagentur angebotenen Plätze beworben. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und Peter, der nimmt's mal wieder mit einer unnachahmlichen Gelassenheit. Weißt du, Andi, ich glaube das alles erst, wenn es wirklich soweit ist. Und vorher, da mache ich mich gar nicht erst verrückt. Ich war jetzt 20 Jahre auf der Straße, da kommt es auf die paar Wochen nicht mehr an. Wahnsinn. Tja, Peter eben. Die Entscheidung wird allerdings noch auf sich warten lassen. Guten Mutes sind wir dennoch beide. Und wenn es losgeht, geht's auch wirklich los. Denn dann seid ihr alle gefragt. Alle helfenden Hände. Ich verlasse mich auf euch. Aber ich habe jetzt schon das gute Gefühl, dass unsere Generation vom Reden ins Handeln kommt. Und Nonne, bevor es zum Teil Inhaltlichen übergeht, nicht sich Ihnen noch eine Frage stellen. Was eigentlich erwarten von einem guten Outdoor-Pitch? Denn das Wort Pitch ist ja zunächst einmal besucherbedeutungsfrei. Es kann nur zum Leben erweckt werden, wenn man eine Erwartung formuliert. Fullen Autor es für sich und mit ihren Vorstellungen und Attributen erwecken Autor ihren individuellen, authentischen Pitch zum Leben. Auch noch einmal, war eigentlich erwarten von einem guten Outdoor-Pitch? Liste der gespendeten Haustiere: Silberfisch, Kakerlake, Goldfisch, Maus, Grasfrosch, Rotkehlchen, Hamster, Wellensittich, Taube, Ratte, Hase, Frettchen, Katze, Falke, Schlange, Hausziege, Pudel, Adler, Waschbär, Schäferhund, Border Collie, Cockerspaniel, Chihuahua, Pferd, Nilpferd, Giraffe, Riesenschildkröte, Krokodil, Tiger, Äffchen, Nashorn, Elefant, Eisbär. Erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Ein heller, warmer Morgen in der Fußgängerzone. Ein Blinder in Sitz einer Hauseingang. Vor sich, Hut ist eine Pappart, auf dem steht, ich bin blind. Ein Veränderungsagent beugt sich zu ihm herunter und fragt höflich, wie geht? Der Bettler antwortet, nicht so doll, und deutet gefallen seine leeren Bettlerhut. Veränderungsagent, der kein Geld klein einstecken hat, bekommt ein schlechtes Gewissen. Graf ist daraufhin nach dem Schild Dezember blinder und schreibt etwas darauf. Dann stellt es dem, ist sterben Bettler wieder. Dieseltage im Laufen bekommt der Blinder mehr Geld von Leuten Höhle als zuvor jemals. Am Tag darauf kommt Veränderungsagent erneut an der Blinder vorbei. Wieder fragt ihn, wie geht es ihm? Der Bettler antwortet, gut, gut, wirklich, Sie aber Salbei, Krieg habe Sie gefallen, das Schild geschrieben. Der Veränderungsagent antwortet, es ist Frühling und ich bin blind? Ich glaube, das muss ich nicht weiter kommentieren. Nur so viel. Peter konnte die Masse der Spenden und der Besucher auf seiner Seite kaum fassen und malte sich eine eigene Aktienkurve der Aktion in sein Heft. Heute gab's rund 5000 Klicks. Bisschen stolz bin ich schon auf mich. Auf dich aber auch. Peter weiß, dass es nicht ewig so weitergehen kann und auch nicht wird. Fundraising hat nichts mit Jagen und Sammeln zu tun. Fundraising ist Ackerbau und Viehzucht. Felder sind zu pflügen und zu düngen, es ist zu säen und zu bewässern. Unkraut ist zu zupfen, die Ernte einzubringen und der Erntekranz zu binden. Aber Peter ist derzeit wirklich in guter Verfassung. Und er kümmert sich. Jeden Tag. Er macht Schritte. Mal größer, mal kleiner. Mal zwei vor, dann ein zurück. Ich bin selbst, ganz ehrlich, nun etwas aufgeregt. Aber mein Vertrauen in die Sache bleibt. Und jedes Lächeln, jede Idee, jedes Danke und jedes Hey, so machen wir es von Peter, erinnert mich daran, dass es richtig ist. Attraktive Rollen für attraktive Schauspieler müssen vorkommen. Die Schauspieler müssen auf ihre Gage verzichten. Sie dürfen sich nicht in Kulissen bewegen, sondern inmitten der Realität. Die Aufnahmen müssen an Originalschauplätzen mit einfacher Technik gemacht werden. Die Aufnahmen müssen bei beißender Kälte stattfinden. Peter hatte zwei Bewerbungen laufen. Was ist daraus geworden? Peter sichert mir zu. Ich melde mich, ruf an, ich schaff das, ich verspreche es dir. Doch der innere Schweinehund gewinnt. Noch. Peter schafft's nicht allein. Dieses Mal. Von Tag zu Tag steigt die Anspannung. In mir, in ihm. Wir versuchen es gemeinsam. Und tatsächlich, es kostet uns 3 Stunden und etwa 20 versuchte Anrufe, bis wir durchkommen und den Bandenchef erreichen. Eine Woche müssen wir noch warten, dann erneut anrufen, einen Termin ausmachen und dann, Peter hält sich an seine eigene innere Regel. Erst freuen, wenn es geklappt hat. Wenn Sie das Geschichten erzählen, systematisch in Ihrem Unternehmen Kreatur Kern, erreichen Sie wesentlich eine bessere Information Center meine Lunge. Das beweisen wissenschaftliche Untersuchungen. Doch nicht nur das. Sie begeistern, motivieren und vermitteln nachhaltig. Gerade der letzte Punkt ist in unserem Alter der Zeit Informationsüberflutung entscheidend. Nachhaltige Kommunikation, das ist das Ziel von narrativem Management. Höhepunkte, Konflikte, Widerstände, Komplikationen, witzige Dialoge und Pointen müssen vorkommen. Erstmal, lieber Peter, hallo, guten Abend. Wie geht's dir heute? Was möchtest du uns heute mitteilen? Ja, mir geht's heute nicht besonders gut, wenn ich mal kurz auf meine Aktion zu sprechen komme, die gestartet ist. Ich komme mir im Moment ziemlich hilflos vor und auch ziemlich nutzlos. Ich würde ja gerne loslegen, ich habe ja schon die Ideen. Erzähl doch mal. Ja, Geld vom Klohäuschen klauen, im Kiosk klauen oder im Rewe. Aber? Ich schaff das einfach nicht. Peter weiß, dass er es anpacken kann, will und muss. Er ist sichtlich traurig, mich enttäuschen zu müssen und spricht offen über die inneren Sabotagen, die ihn daran hindern, den nächsten Schritt zu gehen. Die Vergangenheit, die ihn einholt von Zeit zu Zeit. Also im Moment fühle ich mich einfach nicht besonders wohl in meiner Haut. Ich möchte nochmal all denjenigen danken, die mir bis jetzt geholfen haben und mir was gespendet haben. Vielen Dank. Immer wieder verkalkuliert sich Peter. Oder kalkuliert eben gar nicht, sondern lebt einfach in den Tag hinein. Wenn ich daran denke, ermahne ich mich selbst, dazu nicht alles zu selbstverständlich anzunehmen. Peters Situation, diese Beziehung zu ihm und dieses Geschenk, das darin verborgen liegt. Sondern auch einmal innezuhalten und mich zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Mit wem redest du da? Wer ist dieser Mensch? Peter ist das. Fangen Sie doch einfach mal damit an, Pitch eigenen Ihren zu entwickeln. Schritt 1. Zunächst Pfandrecht fest hier, also Available Krieg genau beginnen. Pitch seins, das kann Distensöl für sowohl als für Teilprojekte oder das Gesamtunternehmen Einzelprodukte erstellt werden. Schritt 2. Schreiben Sie auf, wer hier. Schritt 3. Hören Sie auf, Krieg Sie für Ihre Kunden tun. Zuletzt hat Peter mich öfters ermahnt, ich solle doch mal wieder für seine Leute da draußen etwas schreiben. Immer mal wieder schaut Peter auf meinen Blog und liest und manches versteht er nicht ganz, sagt er, wenn ich so rumlabere, so halb wissenschaftlich. Aber er würde sich doch sehr freuen, wenn man mal wieder etwas von ihm mitbekäme. Recht hat Peter. Ein Projekt, das als Blog- und Online-Spendenaufruf begann, vermittelt bei langem digitalen Schweigen schnell den Eindruck, Stillstand sei eingekehrt. Dabei ist alles andere der Fall. Peter geht seine Schritte, teilweise mit großen, langsamen Bewegungen, manchmal in schnellen, hastigen. Er stolpert und steht wieder auf. Schritt 4. Hören Sie auf, den Krieg sich positiv für Ihre Kunden durch Ihr Tun verändert. Schritt 5. Entwickeln witzige oder Sie eine oder provokative Anfangsthese, Einstiegsfrage, um zu gewinnen das Interesse des Gegenübers. So eine Art Aufreißerspruch. Schritt 6. Schreiben Sie Ihren Appell nieder. Zuhörer als der nächstes Leftism was tun. Hey Peter, Mensch, wie geht's dir heute? Schön, dich wiederzusehen. Hallo Andi, ich freue mich auch, wieder dich zu sehen. Willst du uns was sagen? Ja, hallo. Hallo, liebe Leute und Interessenten. Erstmal vielen Dank, dass ihr so lange bei der Stange bleibt. Ich wollte mich einfach mal wieder melden und ein paar kleine Erfolgserlebnisse mitteilen. Erstmal, ich hab's geschafft. Ich hab im Rewe geklaut. Hier, guck. Mensch, das ist eine Literflasche Asbach-Uralt. Glückwunsch, Peter. Danke, danke, danke. Ich habe auch schon neue Pläne. Willst du uns was drüber erzählen? Na, ist noch geheim. Bloß nicht verschreien, was? Na gut, also dir kann ich's ja sagen. Ich will Wäsche aus einem Waschsalon klauen. Wow. Peter sprudelt über vor Ideen. Er kann sich mittlerweile sogar vorstellen, in einen Kiosk einzubrechen. Wenn Peter sich weiterhin so positiv entwickelt, wird er eines Tages noch die Landesbank überfallen. Wer weiß. Wie geht's eigentlich deiner Freundin? Nicht so gut. Das tut mir aber leid. Ich muss mich von ihr trennen. Schade. Naja, wir haben nicht die gleichen Vorstellungen vom Leben. Sie hat mich blockiert. Na, du darfst dir deine Träume nicht kaputtreden lassen. Außerdem habe ich was viel Besseres. Willst du mal sehen? Hey, wen haben wir denn da? Keine Angst. Als Wachhund ist der eine Niete, aber der kann singen. Willst du mal hören? Gerne. Pass mal auf. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, Peter ist vom Akkordeon auf die Trompete umgestiegen. Super. Also, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist noch ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr dabei bleibt. Macht bitte weiter so. Wenn ihr mich mal kennenlernen wollt, dann nehmt mit Andi Kontakt auf, der weiß, wo ich zu finden bin. Vielen Dank erstmal. Schritt 7. Jetzt Anhängerkupplungen, sie alles zusammen. Eröffnung, Vorstellung, was sie tun, was sich dadurch verändert, wo the leftism tun der Zuhörer. Das klingt dann in etwa so. Liste der gespendeten Verteidigungswaffen. Sand, Salz, Juckpulver, Bananenschalen, Blendspiegel, Mausefallen, Kleister, Fischernetz, böse Katze, vergiftetes Bier, Stacheldraht, Elektrozaun, Schlingfallen mit Bierköder, Bärenfalle, Findling. Lieber Peter, ich schenke dir meine Mausefalle. Wer kann einem Bündel Scheine schon widerstehen? Sobald dein Gegner das Geld aufhebt, wird die Falle zuschnappen und ihn außer Gefecht setzen. Lieber Peter, ich schenke dir was von meinem Spezialkleister. Sobald du deinen Gegner damit einschmierst, wird er sich nicht mehr rühren können. Ich schenke dir mein Fischernetz. Es ist sehr viel effektiver als dein Kleister, da sich dein Gegner nicht allein aus dieser verzweifelten Lage befreien kann. Wissen Sie, dass Sie jeden Tag 50 Euro verschenken? Das macht 18.250 Euro pro Jahr. Mein Name ist Lambala. Bin ich auf Altsingenieur für Sterbenoptimierung von KLGVT spezialisiert. Tun 1 helfe ich meinen Kunden durch. Ich und außerdem Tun 3 Tun 2. Dadurch verbessert sich Ihre Veränderung 1. Effektiver wird und Ihre Veränderung 3 Veränderung 2. Ist hier meine Karte. Ich will nichts beschönigen. Heute war einer der Tage, an denen selbst ich einmal verzweifelt und auch ein bisschen wütend auf Peter war. So kam er zunächst nicht zu unserer morgendlichen Verabredung. Das frühe Aufstehen war vergebens. Und dennoch, führen wir dann eins dieser Rundumgespräche, ist Peter wieder erstaunlich bei sich, fasst alle anstehenden Baustellen zusammen, schreibt sich eine Liste der To-Dos für die nächsten Tage auf und zieht von dann, als wäre zuvor nichts gewesen. Es ist eine Ruhe in ihm, die mich immer wieder verblüfft. Eine Gelassenheit gegenüber allen Wogen und Wellen seines Lebens, als würde es ihm geradezu Spaß machen und einfach dazugehören, darauf zu surfen. Ja, hi. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit nicht gemeldet. Bei mir ist einiges passiert. Punkt 1, das mit der Bande hat nicht geklappt. Mensch. Ich habe aber trotzdem ein paar Kontakte geknüpft. Mit der gespendeten Pumpgun und mit dem Eisbär bin ich jetzt auch kein Niemand mehr. Ich glaube deshalb, dass es ziemlich schnell geht, dass ich doch noch in eine Bande komme. Dass es dann eben aber überraschend passiert. Punkt 2. Ich habe das bis heute noch nicht so richtig begriffen, wie das alles funktioniert. Und warum sich die Leute für mich interessieren oder so, ausgerechnet für meine Person. Es gibt ja 1000 andere Penner da draußen, die auch in eine Bande wollen. War's das? Ja. Hallo, bin ich, der gute Stimmungmann. Ich bin ein humorvoller Lautsprecher und ein korporativer Trainer. Ich helfe Firmen und Einzelpersonen, durch das Motivsprechen und wechselwirkendes Training zu streben und zu erzielen. Ist hier meine Karte. Heute fällt mir auf, dass ich Peters Vorstellungen teilweise relativieren muss. Stärker als sonst. Peter, du hast bis hierhin viel geschafft. Du bist aber auch oft ausgewichen, wenn es um konkrete Verpflichtungen ging und darum, jetzt selbst zu zeigen, dass du den Willen hast, etwas beizutragen. Doch kaum spreche ich das aus, komme ich mir selbst mies vor, will mir über den Mund fahren, will mir diesen Gedanken eigentlich nicht erlauben. Lieber Peter, ich schenke dir meine Wasserstoffbombe. Die macht gleich viermal so viel weg wie eine gewöhnliche Atombombe. Eine Auflösung muss vorkommen. Sie muss die Antworten auf die dramatischen Fragen des ersten Aktes geben. Sie muss ein Viertel der Gesamtlänge umfassen. Entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Keine Sorge, mir ist der Erfolg der Aktion nicht zu Kopfe gestiegen. Aber als Einzelperson stoße ich langsam an meine Grenzen. Allein die Pflege des Blogs kostet Zeit. Dazu mehrfach pro Woche Treffen mit Peter und neuerdings auch mit NGOs, die ebenfalls ins Internet wollen und dafür meine Hilfe suchen. Es gab einfach sehr viele kleine Baustellen und Stellschrauben, die meine Aufmerksamkeit forderten, weshalb ich erst jetzt zum Berichten komme. Ist hier eine Pitch für eine multi-talented Frau, die noch nicht ihren Traumjob definiert hat, aber weiß, was sie anbieten muss. Hallo, ich bin ich, der globale Wärmer. Ich bin ein Wohlwollenbotschafter zu den multinationalen Firmen, die suchen, ihre ausländischen Absatzmärkte zu erweitern. Ist hier meine Karte? Peter hat immer noch keinen Platz in einer Bande. Um nicht pauschal über die Arbeitsagentur herzuziehen, denn das ist ausdrücklich nicht mein Anliegen, muss dazu gesagt werden, Peter hatte beim ersten Versuch zwei Angebote erhalten, sich auf eins davon beworben und dann unter vielen Mitbewerbern nicht den Zuschlag erhalten. Er selbst war von einem Rückruf auch bei Absage ausgegangen. Tatsächlich aber hält man einen Anruf wohl nur, wenn man auch den Zuschlag erhalten hat. Der zweite Anlauf folgte dann vor wenigen Wochen. Zunächst ein Anruf bei der zuständigen Sachbearbeiterin, dann Vermittlung an den zuständigen Bandenchef, der uns um eine Woche vertrösten musste, danach mehrere Nachrichten auf dessen Mailbox und wieder nichts. Nun heißt es zunächst wieder warten, hoffen und weiterkämpfen. Hallo, ich bin ich. Ich bin einer von den wenigen, das stolze, die restlichen Google-Programmierer. Ich war ein Pionier in der kommerziellen Suchmaschinenoptimierung und dialogorientierte Webtechnologie. Ist hier meine Karte. Heute folgte dann endlich ein Termin mit einem netten Sachbearbeiter in der Arbeitsagentur, der sich für Peter und mich Zeit genommen hat und Peter noch einmal persönlich kennenlernen will. Wie es ausgeht, ist ungewiss. Zunächst etwas Aufregung und Stress, denn Peter hat heute seinen billigen Fusel noch nicht eingenommen und kämpft einmal mehr mit seiner eigenen Verfassung, die er selbst liebevoll als kiebitzig bezeichnet. Der Mitarbeiter von der Arbeitsagentur stellt schnell klar, auch er kann uns nichts versprechen. Alleine in Köln konkurrieren 5.000 bis 6.000 Menschen nach Auskunft des Arbeitsagenturcomputers mit Peter um einen Platz in einer Bande. Liste der gespendeten Angriffswaffen, Zahnstocher, Glasscherbe, rostiger Nagel, Wasserbomben, Silvesterknaller, Spraydose, Gürtel, Gummiknüppel, Gullideckel, Kettenschloss, Schlagring, Heizungsrohr, Hammer, Pfefferspray, Elektroschocker, Feuerlöscher, Schwert, Maschinengewehr, Pumpgun, Kanone, Atombombe, Wasserstoffbombe, Schwarzes Loch. In München, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Hannover oder sonst wo sieht es nicht besser aus. Jetzt wundert mich nichts mehr. Nicht, dass Peter vermutlich noch länger warten muss. Und auch nicht, dass Peter es zuvor alleine nicht geschafft hat. Peter schenkt mir nur einen langen, wissenden Blick, als wolle er sagen, siehst du, hab ich's doch gleich gesagt. Mich haut es für einen Moment um, einfach weil mir meine Naivität und Gutgläubigkeit wieder bewusst wird. Haupt- und Nebenhandlungen müssen zu Ende geführt werden. Das Werk muss die Zielgerade erreichen. Hallo, ich bin ein professioneller Narr. Ich folge meinem Umsatz, obdachlos, klinge mit flotten Sprüchen, Witzen und Freundlichkeit habitualisierten. Dass der Wert und den Status von ihrem Elend betont, als zu spielen. Ich bin Kreativ-Armutunternehmer. Im Sinn haben bei der Vorbereitung ihrer Darbietungen sind oft ganz gleich. Links Nachbürger-Bohème als Bürger mit den Armen haben immer ihre Liebe zu Bier geteilt, weil sie so lustig und alle sind. Ist hier meine Karte? Ein Happy End muss vorkommen. Es muss demonstrieren, dass man sich niemals ganz aufgeben darf. Tata, es ist soweit. Peter hat es geschafft. Er ist in einer Bande. Und er war schon bei einem Einbruch in einem Getränkemarkt dabei. Als Neuling durfte er natürlich nur Schmiere stehen, aber immerhin. Wer hätte das vor einigen Wochen noch für möglich gehalten? Ich, lange Tradition der Bettler. Ich netzwerke mich leicht mit einem Hut oder Teller in Fußgängerzonen. Wartet auf Münzen. Ich bin fast vollständig aus dem Stadtbild verschwunden. Die Zeit ist ungewiss. Startups brauchen Zeit, um Angebot neofeudale soziale Dienste landesweit. Ist hier meine Karte? Hier für euch Peters Worte, nachdem er heute Morgen gegen 10.15 Uhr offiziell in die Bande aufgenommen wurde. Ja, hallo? Ich habe euch eine große, freudige Nachricht mitzuteilen, die sich ja auch schon lange angekündigt hat. Da ich ja auf Bandensuche war, ich kann nur sagen, ich bin jetzt in der Bande. Wie geht's dir damit? Ja, ich freue mich unheimlich darüber. Jetzt muss ich das aber erstmal sacken lassen, naja, und dann mal sehen, wie es weitergeht. Wenn ihr sitzt, Pitch, dann werden Sie keine mehr Gelegenheit verpassen, das Interesse um ein Angebot zu wecken um Ihren. Es wird kein so ein Mist darauf vorbereitet, war ich nicht verpasst, Chance mehr geben. Noch vor 2 Wochen haben wir nicht mehr damit gerechnet, dass es so schnell gehen kann. Ich habe angefangen, an uns zu zweifeln. Und dann zurückgedacht an eine E-Mail eines Soziologieprofessors von mir, der für Peter eine Atombombe und ein Krokodil spendete mit den Worten: Gute Idee, wenn auch schwierig und mit dem Risiko des Scheiterns verbunden. Aber da die Zukunft ja ohnehin kontingent ist. Der Bundespräsident muss das thematisch und stilistisch außergewöhnliche Projekt loben. Ich möchte laut schreien, durch die Straßen rennen. Mich bei allen bedanken, die so lange geblieben sind, hier oder einfach nur mental. Alle umarmen. Und mich doch am liebsten einfach nur zurückziehen, in mich gehen und erstmal begreifen. Zur Ursendung muss eine Ausstellung mit dem Titel Verantwortung übernehmen, Zukunft gestalten zu sehen sein. Nutze den Bürgersteig. Nutze Höhle, Haus, Eingang. Nutze Fußgängerzone sterben. Das Arbeit doch. Die Kneipe, den Bahnhof, die U-Bahn, das Einkaufszentrum, die Universität. Was hast du Angst? Wenn alles, was sie werfen, in der Gleichung, dann niemand kann sie stoppen. Und sorgen Sie sich nicht. Ihr glückliches Lachen ist stärker als jede Zeit Grinsen. Bewirtschaftung von Randgruppen von Stefan Weigel. Mit Christoph Bach als Andi, Steffen Scheumann als Peter, Michael Kessler als Trainer, Hedi Kriegeskotte als Dramaturgin und Marc-Oliver Bögel als Zähler. Sowie Dmitri Alexandrov, Maja Bothe, Martin Bross, Sigrid Burkholder, Camilla Rentschke, Bernhard Schütz und Daniel Wiemer. Musik Gistemon. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.